vor Brokkoli. Bäh. Und Sie? Wovor haben Sie einen Horror? Antworten Sie frei nach dem Signal. Also, ich habe einen Horror vor Weihnachtssongs im Radio. Es gibt viele Ausdrücke dafür, wenn jemand Angst hat oder Angst bekommt. Wiederholen Sie die Ausdrücke nach dem Signal. Danach hören Sie einen Beispielsatz dazu. Jemandem rutscht das Herz in die Hose. Oder jemandem stockt der Atem. Gestern hörte ich mitten in der Nacht ein Geräusch im Schlafzimmer. Da ist mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Das glaube ich dir. Bei sowas stockt mir auch immer der Atem. Und was war's? Unsere Katze. Auch diese Ausdrücke zeigen, dass jemand Angst bekommt. Kreidebleich werden. Oder jemandem wird Angst und Bange. Heute meldeten sie im Radio, dass ein Auto in die falsche Richtung fuhr. Als ich merkte, dass der Wahnsinnige genau auf meiner Seite der Autobahn unterwegs war, wurde mir Angst und Bange. Auch eine andere Fahrerin war kreidebleich. Das verstehe ich. So ein Schreck.